Die Autorin dieses Buches, Frau Dr. Vinita Mahajani, hat ihren Doktortitel in deutscher Literatur von der Mumbai-Universität Indien erhalten. In vorangegangenen Büchern hat die Autorin schon mehrere Übersetzungen von indischen Heiligen veröffentlicht. Zwei davon sind hier zu nennen: Geistesverse aus Indien von Samartha Ramdas und Lebenswege von Samartha Ramdas. Vinita hat auch ein Lehrbuch zur Erlernung der deutschen Sprache, Deutsch in Indien, veröffentlicht. Dieses Buch versucht die spirituellen Weisheiten des indischen Heiligen Gondavalleka so sinngetreu wie möglich wiederzugeben. Es ist nicht immer leicht, sich in eine uns fremde Kultur hineinzuversetzen und Wort für Wort den eigentlichen tieferen Sinn einer geistigen Lehre zu erfassen. Dies ist ein Versuch, den deutsch sprechenden Lesern die Weisheit Gondavallekas zu vermitteln. Der immer wiederkehrende Grundsatz seiner Predigten beruht auf der Erkenntnis, dass Gott und sein Name eine Einheit sind. Der Name ist die Natur und Essenz dessen, was er beschreibt. Um mit Gott in Verbindung zu treten und mit ihm in Einklang zu leben, ist es wichtig, dass wir seinen Namen ständig in unserem Herzen tragen. Durch das Anbeten seines Namens treten wir ein in sein Königreich. Dieses Konzept der ständigen Anbetung und Wiederholung des göttlichen Namens in jeder Lebenssituation ist neu für die meisten Gläubigen der christlichen Lehre. Durch unsere intensive Zusammenarbeit habe auch ich einen tieferen Einblick in die Universalität der indischen Philosophie bekommen. Vinita hatte selber ein spirituelles Erwachen und möchte dem deutschen Leser einen einfachen Weg, der aus der spirituellen hinduistischen Philosophie kommt, vorstellen. Gondavallekas Reden sind konzipiert für das Verständnis der einfachen, armen Landbevölkerung Indiens und haben dennoch eine universelle Anziehungskraft. Das Leitmotiv seiner Predigten im übertragenen Sinn beruht auf der Tatsache, dass alle Religionen miteinander verbunden sind. Gott macht keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Namen, die wir Menschen gebrauchen, um in seiner Gegenwart zu verweilen. Es ist egal, ob wir Rama, Jesus, Jahwe, Jehova, Allah und so weiter anbeten. Alle sind Manifestationen des einen Gottes. Er ist der allerhöchste, allwissende, allmächtige Schöpfer des Universums. Gott ist Liebe, ist das höchste Vermächtnis, das er uns geschenkt hat. Der Name Gottes ist heilig und soll gepriesen werden, egal wie wir Menschen seinen Namen gebrauchen. Eine weitere wichtige Mitteilung Gondavallekas lehrt, dass man keine Tempel, Kirchen, Moscheen oder Synagogen braucht, um Gott zu preisen. Auch keine besonderen Rituale, Körperhaltungen oder das Lesen heiliger Texte. Jeder Mensch kann zu jeder Zeit und Gelegenheit Gott erreichen, ohne große Vorbereitungen. Der Suchende nach der Wahrheit Gottes findet in diesem Buch die Stärke, sich von allen Ritualen freizumachen. Allein durch inbrünstige Andacht und Hingabe zu Gott wird er aufgenommen in Gottes Königreich. Dieses Nachwort wurde verfasst von Inge Palmer, Beraterin für die deutsche Ausgabe dieses Buches.